1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir Themennacht und unser Thema heute Nacht heißt Familiengeheimnisse. Ich möchte mich gerne mit Leuten unterhalten, die in ihrer Familie ein Geheimnis haben, etwas, worüber nur innerhalb der Familie gesprochen wird oder das auf jeden Fall nicht nach außen dringt. Das kann vielleicht ein Kuckuckskind sein. Das kann sein, dass ein Kind darüber Bescheid weiß, dass die Mutter oder der Vater fremd geht. Das kann ein Verbrechen sein. Das kann aber auch vielleicht großer Reichtum oder große Armut sein, die Familie verheimlicht nach außen. Oder verschiedene Verflechtungen innerhalb der Verwandtschaft, die auch nicht so ganz korrekt sind, aber über die man schweigt. Also, Familiengeheimnisse. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über eure Familiengeheimnisse, dann meldet euch. Ich bin sehr gespannt und die Telefonnummer sage ich euch nochmal 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und die erste Anruferin heute Nacht ist 29 Jahre alt und heißt Luisa. Guten Morgen. Morgen. Hallo Luisa. Ja, Thema Familiengeheimnisse. Wie? Ja. Was ist das bei dir? Meine Familie hat ein Geheimnis halt um meinen Vater. Mhm. Also ich weiß nicht, von wer mein Vater ist. Ja. Und ich hatte meine Mutter mehrmals darauf angesprochen. Mhm. Hat natürlich gefragt, wer ist der? Und ich habe ihn ja nicht kennengelernt und ja, dann kam halt eine Geschichte. Ja, dein Vater ist gestorben beim Autounfall und so. Wow. Ja, und ein paar Jahre später habe ich ihn nochmal gefragt und da kam eine neue Geschichte raus. Aha. Aber wie hast du überhaupt mitbekommen, dass der Vater, der in der Familie ist, dass das nicht dein Vater ist? Weil ich nie Vater zu ihm sagen durfte. Ich musste mal Onkel sagen, weil er wollte das nicht. Ach so. Also von ganz klein auf hast du Onkel gesagt? Ja. Und solange du dich erinnern kannst, ist dieser Mann in der Familie? Ja. Wie behandelt oder wie hat dieser Mann dich behandelt? Früher, wenn es okay, also als ich so klein war, bis zu 9 Jahre, also habe ich noch eine gute Erinnerung und dann halt mit Schläge und so. Aber immer nur dann, wenn meine Mutter nicht da war. Gibt es noch andere Kinder in der Familie? Ja, meine Schwester. Ist die denn das Kind von dem Mann? Ja. Die durfte dann auch Papa sagen? Ja, klar. War ja auch ihr Kind. Mhm. War sein Kind halt. Ja, erzähl mal weiter. Also dann hat man dir verschiedene Versionen erzählt. Genau, also immer eine neue. Und jedes Mal, wenn ich nachgefragt habe, immer eine neue. Und irgendwann hat mich das stutzig gemacht. Mhm. Und dann hat meine Mutter behauptet, sie kann ihn nicht finden. Und dann habe ich den Namen von meinem Vater halt wissen wollen. Dann hat sie mir gegeben und den habe ich dann gesucht. Moment, aber den Namen hat sie dir gegeben? Ja, also sie hat mir einen Namen gegeben. Einen Namen. Und behauptet, das ist er. Ja. Aber dieser Name existiert nicht. Mhm. Ja, und ich konnte auch nie Menschen finden. Mhm. Und das hat mich immer stutziger gemacht, weil wenn er tot ist, muss er irgendwo irgendwas sein. Also genau. Sterbeurkunde oder ein Grab oder irgendwas. Hätte mich ja stutzig gemacht, warum macht die Mutter ein solches Geheimnis darum? Sie könnte ja sagen, was war. Ja. Und das ist mir auch erst später aufgefallen, als sie immer wieder mit neuen Versionen kam. Mhm. Weil ich war ja das erste Mal, als ich das gehört habe, war ich ganz jung, 12, 13 oder so. Und dann hat es mich nicht interessiert, aber später hat es mich halt interessiert, warum ist immer eine neue Vision da? Mhm. Ja, und dann habe ich meine Oma gefragt und meine Oma wollte mit der Sprache nicht rausrücken, sagte nur, lass das ruhen, das ist so lange her. Mhm. Nein, ich möchte wissen, was da war. Ja, und dann höre ich meine Oma nur noch schnauben und dann meinte sie so, ja, ich weiß nicht ganz genau, aber ich vermute, dass du aus einer Vergewaltigung stammst. Oh. Ja. Wie alt warst du, als deine Oma das zu dir gesagt hat? Das war dieses Jahr. Ach so, dieses Jahr erst? Ja, dieses Jahr erst. 29? Ja. Das ist ja ein Schock, ne? Im ersten Moment. Ja, ersten Moment, ich habe sogar geheult, ne? Ich denke, das kann nicht sein. Aber andererseits habe ich mir gedacht, okay, wenn das so ist, dann warum hat sie mir das nie gesagt, ne? Ich meine, ich kann da ja nichts für. Und wenn es passiert ist, ist es halt passiert, aber da kann ich ja nichts für oder so, ne? Also diesen Vater, der in der Familie der Mann war, den musstest du mit Onkel anreden. Ja. Wie war denn deine Mutter zu dir so, auch als kleines Kind? Wie hast du sie in Erinnerung? Das war okay. Okay, also die das hat sich... Das war okay, das war Mutter-Kind-Verhältnis. Also keine Distanz oder Ablehnung, was man ja öfters so hört? Nein, überhaupt nicht. Nee. Mhm. Herzlich. Ja, erst als ich klein war sogar ganz herzlich. Also das empfand ich sogar gut. Erst als ich in die Pubertät kam halt so, und dann hat sie mir auch irgendwann mal so beim Streit auf den Kopf geschmissen, du bist ja kein Wunschkind so. Und dann habe ich das erst realisiert halt. Mhm. Hat die sich denn dazwischen geworfen, wenn der Onkel gewalttätig zu dir war, wenn der dich geschlagen hat oder dich schlecht behandelt hat? Ja, er hat ja meistens dann erst gehandelt, wenn sie auf der Arbeit war und wenn sie das nicht gesehen hat. Hast du es ihr denn aber erzählt? Aber wenn sie es gesehen hat, dann ist sie dazwischen. Das schon? Ja. Aber das hat nicht dazu geführt, dass die beiden sich entzweit haben? Nee. Sind die heute noch zusammen? Nein. Nee. Mhm. Aber deine Mutter lebt noch? Ja, klar. Hast du sie denn jetzt, nachdem du das von der Oma erfahren hast, mal angesprochen? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Meine Oma ist schon alt und sie hat eine Krankheit, schwere Krankheit überlebt und sie ist so ein ruhiger Familienmensch und sie möchte Frieden haben. Mhm. Und meine Mutter lügt seit 30 Jahren und dann muss irgendwas sein. Mhm. Und wenn ich meine Mutter darauf ansprechen würde, dann wäre es ja klar, von wem ich das habe. Also es kann nur meine Oma oder meine Tante sein. Ich verstehe, du willst deine Oma damit schützen, indem du nichts sagst. Ich weiß, ich würde da nur noch meine Oma anrufen und da Stress machen. Und meine Oma ist so halt, Mann, warum müsst ihr euch jetzt streiten? Und ja, verstehe. Das finde ich eine gute Einstellung von dir, dass du... Ich möchte meine Oma halt nicht die letzten Jahre noch so verstanden halt. Ist das die Mutter deiner Mutter? Ja. Ja, klar. Also ist ja gut, es hätte auch die Mutter von dem Onkel sein können. Nee. Die Familie, da kennen wir das nicht. Ja, jetzt hast du es ein bisschen verdaut, diese Information. Jetzt so ganz aktuell, heute ist es noch so, dass du sagst, dann weiß ich wenigstens so grob Bescheid, oder wie fühlst du dich heute? Also es gibt immer so Zeiten, da will ich das unbedingt wissen. Mhm. Egal was passiert, ich will es wissen. Mhm. Heute ist das so, dann lügt die halt, aber ich finde es halt nicht richtig. Und also ich würde schon gerne wissen, was da ist, klar. Ich finde es auch nicht richtig. Wahrscheinlich aber schämt deine Mutter sich. Vielleicht fühlt sie sich auch erinnert dann an eine furchtbare Tat, die für sie auch traumatisch war. Und dass sie... Also ich verstehe das ja auch. Sie soll mir auch nicht im Detail sagen, wenn da irgendwas passiert ist, soll sie mir nicht die Vergewaltigung schildern. Aber dann soll sie sagen, es ist so und so passiert, du stammst aus einer Vergewaltigung und Ende Punkt. Ich will deine Mutter nicht in Schutz nehmen, Luisa. Man missverstehe das nicht. Ich finde auch, dass man als Kind immer das Recht hat zu wissen, woher kommt man. Und selbst wenn es so eine schlimme Gewissheit ist. Ich habe nur gerade versucht, mir das ein bisschen vor Augen zu halten, was deine Mutter dazu bewogen hat. Letztendlich ist es ein schlechtes Verhalten, das sehe ich auch so. Wir wollen deiner Oma noch ein langes, noch viele, viele schöne Jahre wünschen. Ja. Aber irgendwann, wenn sie nicht mehr leben sollte, dann kannst du die Mutter ja ansprechen. Ja, aber oder? Ob ich da was erfahre, das glaube ich nicht. Na, wahrscheinlich wird sie dann schon geschockt sein, wenn sie weiß, dass du es weißt. Ja, deshalb, ich möchte meine Oma noch fragen, was, meine Oma würde mir das sagen, also sie will mir das nur nicht am Telefon sagen. Ja, okay, dann machst du es so und dann kannst du ja auch der Oma versprechen, dass du nichts der Mutter sagst. Dann hat die Oma Ruhe und dann braucht die sich keine Sorgen machen. Habe ich, aber... Bitte? Habe ich schon, aber... Hast du schon? Will sie nicht. Ach, sie will das nicht. Ach, sie will nichts weiter erzählen. Ja, sie will nicht am Telefon. Sie sagte irgendwie so, wenn du mal mich besuchen kommst, dann irgendwann erzähle ich dir das mal im Ruhigen, aber nicht am Telefon. Das ist so unpersönlich und so. Verstehe. Wie weit wohnt ihr denn auseinander? Die wohnt in Polen. Ach so, die wohnt in Polen. Ja. Ah. Okay, wäre nicht weit, aber... Na gut, dann musst du mal nach Polen fahren. So weit ist es ja nun auch nicht. Ja. Es geht ja nur um deine ganz existenzielle Grundfrage. Und solange die Oma das noch sagen kann, solltest du das auch nutzen, dass du von ihr dann was erfährst. Ja, habe ich auch vor noch dieses Jahr. Also ich bin am Überlegen. Genau. Weil ich würde es einfach nur gerne wissen halt. Absolut. Man kann es nicht mehr zurückbringen, wenn dann was ist, dann ist das halt mal so. Man kann es sagen halt. Könnte mir auch vorstellen, dass das, jetzt nachdem du das weißt, dass du dir auch schon viele so Situationen durchgespielt hast, wie es hätte passieren können, oder blendest du es ganz aus? Ich versuche mal nicht so dran zu denken, weil das macht mich wahnsinnig so halt. Ne? Ja, klar. Da denkt man sonst den ganzen Tag so nach. Ja. Ich war danach, nach dem, was meine Oma so gesagt hat, eh schon so geschockt, obwohl ich nichts Genaueres wusste eigentlich, aber... Mhm. Mit wem hast du denn darüber gesprochen? Hast du einen vertrauten Menschen, mit dem du darüber sprechen kannst? Nein. Nein. Ich habe mit meiner Schwester darüber gesprochen, aber die tut halt so ab und... Also Schwester ist jetzt die das leibliche Kind von dem Onkel? Genau, mhm. Von meiner Mutter, ja. Von also Mutter. Halbschwester. Mhm. Wie ist das Verhältnis zwischen deiner Schwester und der Mutter? Sehr gut. Ja, nicht, dass die das jetzt der Mutter weitererzählt. Nee, nee. Nein, so macht sie nicht. Mhm. Also Luisa, besuche bald die Oma, finde ich. Ja. Besuche bald die Oma. Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen. Ja. Gut, dann biete ich dir das gerne an und dann legst du auf und der Henning ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, danke. Tschüss. Ja. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere kostenfreie Nummer für euch und unser Thema heute Nacht heißt Familiengeheimnisse. Gibt es in eurer Familie etwas, was sehr geheim gehalten wird, von dem eigentlich niemand außer der Familie oder nur ein paar Mitglieder der Familie darüber Bescheid wissen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Rita. Rita ist 58. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Rita. Du machst bitte den Ton vom Fernseher und vom Radio ganz aus, bitte. Ja, okay. So. Können wir? Ja. Sehr gut. Rita, du hast angerufen zum Thema Familiengeheimnisse. Ja, genau. Und zwar ist mein Enkel ein Kuckuckskind. Ah. Erzähl mal ein bisschen. Ja, und zwar, mein Enkel ist jetzt 11 Jahre alt. Mhm. Und das liegt jetzt 9 Jahre zurück. Und meine Tochter hat denn zuerst gesagt, ja, ich würde nicht Großmutter, was ich mir immer wünschte. Und dann einen Tag später in der Nacht rief sie an, wäre was ganz Schlimmes passiert. Und ja, sage ich, Auto kaputt, ist nicht schlimm, aber du lebst ja und ist dir nichts passiert. Ja, und dann hat sich rausgestellt, sie ist schwanger. Mhm. So, war aber nicht verheiratet. So, und dann hat sie mir den letzten Freund von ihr präsentiert, mhm, als Vater. So, und ich habe mich gefreut und habe dann auch gesagt, na ja, heutzutage muss man nicht unbedingt heiraten und wenn ihr wollt, könnt ihr ja und, und. Mhm. Ja, und dann hat meine Tochter, denn da sie auch ein Kind ist von einem Vater, der sich nie drum gekümmert hat, gesagt, ja Mama, mir geht es jetzt genau wie dir, ich bin jetzt als Mutter alleinerziehend und der Vater kümmert sich nicht und macht nicht. Ja. Ja, und ich muss aber eben einhalten, weil ich das gar nicht aus dem Kopf rauskriege. Du hast gesagt, der Enkel ist 11 Jahre alt und dann hast du gesagt, vor 9 Jahren ist das passiert. Wie? Ja, also es liegt 9 Jahre zurück, wo der Betrug aufgedeckt worden ist. Ach so. Ja. Und aber zum Verständnis, die Tochter war in der Zeit, als sie schwanger geworden ist, nicht verheiratet. Nein. So. Und sie war auch nicht in einer festen Beziehung. Nein, sie hatte mit diesem... Wie kann man dann ein Kuckuckskind sein? Das verstehe ich nicht. Nein, sie hat von jemand, den sie kennengelernt hat, ist sie geschwängert worden. Mhm. Und weil der also mehr Schulden wie Haare auf dem Kopf hatte, hat sie sich dann eben ihren Ex-Freund, wo sie mit Schluss hatte, wieder gekrallt, ist nochmal zu ihm zurück. Und hat gesagt, dass er der Vater ist. Genau. Ach, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Und der Vater des Enkelkindes glaubt, dass er der Vater ist. Hat er voll geglaubt, ja. Bis wann? Bis denn eben sein Vater gekommen ist und hat gesagt, das Kind kann nicht dein Kind sein, weil das Kind hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit dir. Ja. Und, so, und dieses wurde vor 9 Jahren aufgedeckt. Genau. Ja. Und der Vater des Kindes Vater hat denn drauf gedrängt auf einen Vaterschaftstest. Mhm. Und das hat der dann auch gemacht. Ja. Und ja, dann kam raus, dass er nicht der Vater war. So, und das Härteste war aber, dass meine Tochter befreundet war mit einer Sparkassenangestellte, die wusste, dass eben der angebliche Vater ein gutes Vermögen hatte. Mhm. Also glaubst du, dass deine Tochter das ganz strategisch gemacht hat? Richtig. Die wollte den als Erzeuger im Buch stehen haben, weil der Kohle hatte. Richtig. Und das Allerschlimmste für mich ist das Tragische, dass ich von ihr abgesäbelt worden bin. Also ich darf keinen Kontakt weder zu ihr noch zu meinen Enkelkindern, mittlerweile zwei, haben. Also dieses Geheimnis ist dann ja damals, wie du schon gesagt hast, vor 9 Jahren aufgeflogen, aufgedeckt worden. Das ist denn aufgedeckt worden. Aber wir haben quasi über 2 Jahre in dem Glauben gelebt, dass wir gemeinsame Großmütter waren, also die Kuckucksoma und ich. Mhm. Wir haben uns auf ein gemeinsames Enkelkind gefreut. So, und wie hat denn der angebliche und dann doch nicht wirkliche Vater reagiert, als er das erfahren hat, dass er nicht der Vater ist? Ja, der war am Boden zerstört, dass er nicht der Vater war. Auf der einen Seite erleichtert, aber dann doch sehr geschockt. Die waren doch dann wieder zusammen. Nein, das nicht. Ach so, aber die gingen durch das Kind auch nicht. Meine Tochter hat ja nur mal versucht, noch eine Nacht hinzukriegen, damit sie ihm weismachen konnte, sie ist das irre? Schwanger. Ist das irre? Hat er sich denn um das Kind gekümmert in den 2 Jahren? Nein. Auch nicht? Nein. Gut, da war es ja für ihn nun nicht so ein Schock. Nein, aber es war schon ein Schock. Er hat ja 2 Jahre bezahlt. So, und er hat also, kann mein Enkel heute vor Augen nicht sehen, wobei das Kind ja nicht dafür kann. Das ist aber eine ganz verrückte Geschichte. Das heißt, deine Tochter ist ganz durchtrieben an diese Sache rangegangen. Richtig. Und zwar sogar noch mit dem richtigen Vater gemeinsam. Ja, genau. Er ist eben von meiner Tochter, wie ich nachher festgestellt habe, ein- und ausgegangen. Ja. Und damit ich aber das nicht sofort feststellen konnte, den Betrug, hat meine Tochter zu mir den Kontakt abgebrochen. Sonst hätte ich ja den richtigen Vater meines Enkels. Boah, ist das heftig. Und du hast, nachdem alles jetzt aufgeflogen ist, darfst du keinen Kontakt mehr zu deinen Enkeln und deiner Tochter haben? Richtig. Und mein Enkel ist dann auch mein Patenkind. Das heißt, mein Enkel saß bei mir auf dem Schoß, bei der Kuckucksoma, das ist aber schon Jahre her, wo er 2 Jahre alt war, sagte nicht zu mir Oma, sondern sagte zu der Kuckucksoma, die nicht die Oma war, sagt er Oma, sagt er heute noch zu. Haben die noch Kontakt? Ja, die Kuckucksgroßeltern haben so ja das Kuckuckskind großgezogen, damit meine Tochter weiterarbeiten gehen konnte. Ach, aber du darfst zu dem Kind keinen Kontakt haben? Richtig. Hast du denn zu den Kuckucksgroßeltern Kontakt? Ja, der Kuckucksgroßvater ist leider mittlerweile verstorben, aber zu der Kuckucksoma habe ich einen sehr guten Kontakt. Darfst du denn dann schon mal dahin gehen, wenn dein Enkel da ist? Ja, sie hat immer vermittelt, dass ich meinen Enkel sehen konnte. Aber jetzt richtet meine Tochter so ein, dass wenn ich mit ihr verabredet bin und mein Enkel kommt aus der Schule zu der Oma hin, dass sie das Kind denn abholt, damit ich gar nicht mit dem Jungen in Berührung komme. Das sind ja Zustände. Ja. Das ist ja furchtbar. Wie war denn dein Verhältnis früher zu deiner Tochter? Ja, meine Tochter, die war, ja, sie hatte auch einen Vater, der auch so eine kriminelle Ader hatte. Und sie war als Kind, war sie ziemlich verhaltensgestört, schwer erziehbar. Ich war denn auch alleinerziehende Mutter und ich hatte also immer schon mit ihr Probleme. Also das Verhältnis war immer schon schwierig. Es war immer schwierig. Noch eine Frage zu den Kuckucksgroßeltern. Weiß der Junge, der ist ja nun schon 11, dass das die Kuckucksgroßeltern sind? Ja. Ja, das weiß er. Ja. Aber er liebt sie und wie der Großvater gestorben ist, hat er so ja sehr drunter gelitten. Was sagt er denn zum Beispiel zu der Kuckucksgroßmutter? Ja, Oma. Auch Oma, immer noch. Ja. Das tut dir doch sicher sehr weh, dass alles so kaputt ist. Sehr. Hast du noch mehr Kinder? Ja, ich habe noch einen Sohn, aber der hat sich mit meinem Geld zu seinem Alkoholvater, also sein Vater ist Alkoholiker, verabschiedet. Ja, super. Das heißt, du stehst ganz alleine da und hast nichts von deinen Kindern. Richtig. Das ist ja auch eine heftige Geschichte, Rita. Kam dir sofort in den Sinn bei dem Thema Familiengeheimnisse? Ja, genau. Dann danke ich dir sehr, dass du angerufen hast. Und hoffe ich? Ich hoffe, dass wenn der Junge älter wird, dass er dann von sich aus den Kontakt zu dir sucht und dass du dann so ein bisschen noch Glück mit dem Enkel erleben kannst. Ja, mein Enkel, habe ich jetzt gemerkt, wird natürlich von seiner Mutter gegen mich aufgebracht. Natürlich, ja. Und sämtliche junge Leute, die jünger sind wie meine Tochter ist jetzt 38, die finden das alle sehr krass und heftig. Mhm. Und ich habe auch versucht, immer wieder auf meine Tochter zuzugehen. Und ich meine, in diesem bleibt meine Tochter, ich liebe meine Tochter, mhm, trotz allem und auch meine Enkelkinder, sie hat jetzt auch noch ein Mädchen. Muss man sehen, wie es ist, wenn der Junge älter wird und selbst entscheiden kann. Hoffen wir, dass er von sich aus dann initiativ wird und auf dich zugeht. Es wäre sehr, sehr schön. Es wäre sehr schön. Ich würde es dir sehr wünschen. Wirklich, Rita. Ja. Alles Gute und danke für deinen Anruf. Romian, darf ich noch sagen, du machst eine ganz tolle Sendung. Dankeschön. Und ich bedanke mich, dass ich endlich mit dir sprechen durfte. Sehr gerne. Und alles Gute für dich. Dankeschön, ja? Dir auch. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und unser Thema heute Nacht heißt Familiengeheimnisse. Gibt es in eurer Familie ein Geheimnis, das wirklich sehr strikt geheim gehalten wird und was nicht nach außen dringen darf? Wir hatten gerade das Thema Kuckuckskinder. Es kann ein Verbrechen sein, das in der Familie passiert ist und über das man nicht spricht. Es kann aber auch vielleicht sein, dass man eigentlich verarmt ist und viele Schulden hat, nach außen hin sich aber noch groß tut und wohlhabend zeigt und so weiter. Wenn es irgend so etwas gibt und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Karin und Karin ist 55. Guten Morgen, Karin. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Karin, was ist das bei dir für ein Familiengeheimnis? Als ich 8 Jahre alt war, hat mein Vater versucht, ein 16-jähriges Mädchen zu vergewaltigen. Und wir haben das nie erfahren. Ich war 32, als meine Mutter es mir dann erzählt hat. Es wussten ein paar Leute aus der Familie, wir Kinder haben es nie erfahren. Mhm. Und meine Mutter, die hat also an ihrem 13. Hochzeitstag morgens die Zeitung aufgeschlagen. Da war mein Vater mit Bild drin, da saß er schon in Untersuchungshaft. Ja, und dann hat sie ihn halt mit dem Anwalt da rausgeholt. Und er ist dann auch später zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Mhm. Und da warst du 16? Nee, ich war 8 Jahre alt. Ach, du warst 8 Jahre. Ach, entschuldige. Ja, völlig. Du hast es gerade auch gesagt, 8 Jahre. Ja, ja, ja, ja, natürlich. Ja. Als er in Knast das Mädchen war 16, das er versucht hat zu vergewaltigen. Das Mädchen war 16, sowas, ja. So war es, ja, genau. Mhm. Und ich war 10 Jahre alt, als mein Vater dann inhaftiert wurde. Mhm. Und uns wurde halt gesagt, er sei auf Montage. Mhm. Ja, und unser ganzes Leben hat sich eigentlich geändert. Meine Mutter, die immer zu Hause war, musste arbeiten gehen. Meine Großmutter, die anfing dement zu werden, musste ins Heim. Mein Bruder und ich, wir mussten in Ferien in so ein Heim, was Horror war. Mhm. Und alles nur, weil mein Vater wirklich Mist gebaut hat, mhm, richtig. Nochmal auf den Vater zurückzukommen. Er hat es wirklich getan. Ja. Er hat es getan. Mhm. Und das wurde dann nach außen hin geheim gehalten. Ja. Aber das konnte man noch nicht geheim gehalten, weil in der Zeit. Alle wussten das. Ich wollte gerade sagen, es konnte ja nicht geheim gehalten werden, weil es in der Zeitung stand. Eben, aber wir Kinder, wir haben es nie erfahren. Mhm. Und auch so, dass das Umfeld meines Vaters oder meiner Eltern, der hat nachher wieder bei uns gewohnt nach der Haft, das hat keiner gewusst, ne? Aber bist du denn, wenn das doch so bekannt war, bist du als Kind dann nicht von anderen Kindern irgendwie gehänselt worden oder angesprochen worden? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich habe letztens meine Sandkastenfreundin das erste Mal wieder getroffen und habe die darauf angesprochen, weil wir waren jeden Tag zusammen und mir war klar, dass die Eltern das auch gewusst haben müssen. Und die sagte dann, ihr Vater hätte immer gesagt, wir dürfen zusammen spielen, aber sie dürfte nie zu uns in die Wohnung. Mhm. Und er hat ja auch, bis er gestorben ist, nicht gesagt, warum sie nicht dahin durfte. Wie alt warst du, als du alles erfahren hast? 32 Jahre. 32 Jahre erst? 32. Das war schon. Ich kann ja gar nicht sagen, was das für ein Gefühl war. Wer hat es dir dann gesagt? Ich habe nie ein gutes Verhältnis zu meinem Vater gehabt, weil er nie ein guter Vater war. Ja, wer hat es dir denn dann gesagt? Ich habe den so gehasst für das, was der uns angetan hat und wie er sich verhalten hat. Ich frage nochmal, wer hat es dir denn dann gesagt? Meine Mutter. Als du 32 warst? Ja. Wie kam es denn dazu, dass es dir dann gesagt hat erst? Weil ich sie auf die Montage angesprochen habe irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. Mein Vater lag im Sterben mehr oder weniger, der hatte Lungenkrebs. Mhm. Und ich habe meine Mutter jeden Tag besucht da und ich bin ja jeden Tag hingefahren. Und wir haben uns unterhalten und plötzlich fing meine Mutter furchtbar an zu weinen und sagte, weißt du wirklich nicht, wo der gewesen ist? Ich sag, ja wie? Auf Montage. Mhm. Du weißt gar nichts. Ich sag, was soll ich wissen? Sag's mir. Mhm. Ja, und ihr fürchterlich geweint, dann sagt sie ja im Knast. Was für ein Schock für dich. Ich kann dir sagen. Was für ein Schock. Also der ist ja dann danach, nach dem Knast, wie du gerade gesagt hast, wieder in die Familie zurückgekommen. Ja. Wie hat er sich denn dann so in der Familie verhalten? Er war der Tolle. Er war der Tolle. Ja. Hat er sich denn... Ich bin der schöne junge Herr sowieso. Ich bin zu schön zum Arbeiten. So hat er sich auch, der hat auf einem Werk gearbeitet und so hat er sich auch da aufgeführt. Der war der Einzige, der in seinem Arbeitsanzug eine Bügelfalte hatte. Der war das Gespött des ganzen Werkes. Aber er fand sich toll. Hat er sich denn dir gegenüber ordentlich verhalten? Meinst du jetzt im sexuellen Bereich? In jeglichem, ersten allgemein. Ordentlich als Vater nicht, nee. Nein, also auch nicht, nett verhalten? Nein, überhaupt nicht. Nein, was hat er falsch gemacht? Was hat er für... Ich habe immer gesagt, der hätte besser überhaupt keine Kinder bekommen. Der hat, ich konnte es ihm nie recht machen. Ich bin auch mit 16 Jahren dann weggegangen von zu Hause ins Internat. Mhm. Und bin auch nie wieder nach Hause zurückgegangen. Mhm. Aber sexuell ist nichts passiert? Nein. Die Mutter hat es dir also erzählt, als der Vater im Sterben lag quasi. Ja. Du hast also so ungefähr 2 Monate später gestorben. Hast du ihn, dann nochmal gesehen, lebend, als du jeden das wusstest? Tag. Aber da konnte man nicht mehr darüber sprechen. Das wäre mir zu erbärmlich gewesen. Ich wollte mich nicht mit dem auf eine Stufe stellen. Ja. Jetzt, wo der da lag, wenn der gesund gewesen wäre, hätte ich mich mit dem auseinandergesetzt. Mhm. Da kannst du mir glauben. Aber wo der da lag, so erbärmlich. Leider, ja, macht das man war nicht. Mir nicht gut genug. Ja. Nee. Was war das für ein Gefühl für dich, als er dann gestorben ist? Erleichterung. Wirklich? Ja. Ich sag dir, der ist 20 Minuten vor meinem Geburtstag, also 23.40 Uhr, ist der gestorben. Um 0 Uhr hatte ich Geburtstag. Ich habe nur gedacht, wenn du mir das jetzt auch noch versaust, dass meine Geburtstage deine Todestage sind, da, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ja gut, ich hätte ja nichts machen können. Also der Hintergrund ist, dass der letztendlich dich immer schlecht behandelt hatte. Ja. Und dann kam auch noch diese Hammer-Nachricht kurz vor seinem Tod dazu. Das war ja der I-Punkt dann auf alles noch. Ja. Hast du überall, der war hoch angesehen. Und ich habe 2 sehr, sehr, sehr, sehr gute Freundinnen. Das waren auch die besten Freundinnen meiner Mutter. Mhm. Und als meine Mutter, die ist vor 3 Jahren gestorben, als die tot war, da habe ich den beiden das erzählt. Mhm. Und da konnte ich irgendwo Frieden mit denen schließen, muss ich sagen. Mhm. So für mich, weil das ist leichter zu ertragen als Hass. Hass, der zerfrisst dich. Ah ja, natürlich. Und das hat mich, mein Vater ist 87 gestorben, das hat mich wirklich die ganzen Jahre zerfressen. Hast du denn? Und als ich denen das sagen konnte und den mal entmystifizieren konnte. Ja. Hast du denn im Nachhinein deiner Mutter übel genommen, dass es dir erst so spät gesagt hat? Nein. Meine Mutter, die musste irgendwie damit leben. Mhm. Und die hat den nur zurückgenommen, weil sie Angst hatte, der geht total vor die Hunde. Mhm. Und sie wollte nicht, dass der Vater ihre Kinder in der Gosse landet. Verstehe. Mein Vater hat, bevor der diese Tat begangen hat, getrunken und hat dann wohl aufgehört zu trinken. Mhm. Und ich weiß nicht, der Ralf Morgenstern, der hat ja mal erzählt, sein Vater war ja auch Alkoholiker, wie der den in der Bahn getroffen hat. Und den verleugnet hat vor seinen Mitschülern. Ja. Und da muss ich sagen, davor hat meine Mutter uns bewahrt, weißt du? Ja. Ich finde wirklich bei der Geschichte extrem erstaunlich, dass das nicht doch an dich durchgesickert ist, früher schon. Ja. Finde ich extrem erstaunlich. Weil sowas ist doch, irgendwelche bösartigen Menschen gibt es ja immer, die dann auch Kinder und Jugendliche damit quälen mit irgendeiner läppischen Bemerkung. Ja, genau. Ne, genau. Sowas. Und das war so ein richtiges Viertel, weißt du, wo jeder jeden kannte, wo ich aufgewachsen bin. Und ich habe Jahre später, ich war Krankenschwester in der ambulanten Pflege und ich habe Jahre später die Tochter einer Patientin angesprochen und sagte, ich kenne sie irgendwoher. Und dann haben wir uns so unterhalten, woher könnten wir uns kennen? Und mit einem Mal sagt sie, jetzt weiß ich, sie sind die Tochter von dem und dem. Mhm. Ich sag ja. Die waren wahnsinnig nett, die Leute, aber ich bin zu meiner Chefin gegangen, ich habe gesagt, ich will da nie wieder hin. Mhm. Also die wussten Bescheid? Das habe ich der angesehen. Mhm. Du weißt aber nichts von dem Opfer damals. Nein, ich wollte mich mal irgendwie übers Gericht oder über die Zeitung erkundigen, wer das ist und wie es der geht, ob die da jemals mit 40 geworden ist. Ja. Aber das kann ich nicht. Und die Einzelheiten weißt du dann auch nicht, was da genau passiert ist? Hat nee. Nee. Ich habe auch versucht, übers Internet zu recherchieren. Ja, irgendwie. Das liegt so lange her. Über die Zeitung und über den Tag. Mhm. Ich weiß ja, an welchem Tag das passiert ist. Mhm. Und ich habe nie was rausgefunden. Mhm. Und ich habe es dann auch ruhen lassen. Ich will es auch heute nicht mehr wissen. Würde ich auch so machen. Nur weißt du es und du hast letztendlich hast du auch damit abgeschlossen. Ja, heute ja. Ne? So kann man es sagen. Ja. Doch, auf jeden Fall. Karin, ich danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Und wünsche dir alles Gute. Ja, danke gleichfalls. Dankeschön, tschüss. 31 haben wir und 37 Sekunden und wir machen weiter mit Uwe. Und Uwe ist 69. Hallo Uwe. Hallo Jürgen. Welches Familiengeheimnis gibt es bei dir? Das ist schon 37 Jahre her. Da war ich verheiratet, aber die Ehe lief nicht so gut. Und dann ist meine Frau fremdgegangen. Sie hat mal in der Zeitung gelesen, Haushaltshilfe gesucht. Naja, dann war sie da auf ein, zwei Monate und als sie wiederkam, nach ein paar Monaten habe ich festgestellt, dass ich schwanger war. Oh. Ja, ja, das Schlimmste kommt ja noch. Und ich kann kaum drüber sprechen, aber das ist so gewesen, da habe ich zu ihr gesagt, für das Kind komme ich nicht auf. Wie war das denn klar, dass sie... Ja, sie hat zugegeben. Ach, sie hat zugegeben? Hat sie zugegeben, ja, also, hat sie zugegeben. Aus Verzweiflung? Er hat sie wieder rausgeschmissen da und deshalb ist sie wieder zurückgekehrt. Und ich war mit meinen beiden anderen Kindern, war ich alleine. War sie, lass mich nochmal fragen, war sie ganz weg von dir gewesen in dieser Zeit oder hat sie so parallel laufen lassen? Nee, sie war weg. Sie war weg. War ganz weg. Und überhaupt nicht telefonisch, gar nicht erreichen können. Und es gab Kinder? Ja, zwei Kinder, die hattet ihr schon? Ja, genau. Und ich war im Schichtdienst bei der Bundesbahn beschäftigt. Hm? Ja, und hab dann da Schwierigkeiten gehabt, da mit dem Schichtdienst. Und die Kinder waren ja auch noch in der 4 und 8. Kann man ja gar nicht schaffen eigentlich. Nee, konnte man auch nicht. Und dann ist sie, aber wie sie dann wiederkam, hat sie dann zu mir gesagt, ja, das war sehr schön da und so. Und naja, und dann habe ich dann später festgestellt, dass ich schwanger war. Hm? Und dann ist sie auch immer so rumgelaufen, die Nachbarn hat das auch gesehen, ihre Frau ist immer dick geworden. Ja. So, das habe ich gehört, weil ich wusste, dass ich keinen Geschlechtsverkehr hatte mit ihr mehr. Wie lange war sie eigentlich genau weg? Ungefähr, kann ich 6 Wochen, 6, 7, 8 Wochen ungefähr. Hatten die Nachbarn das nicht mitbekommen, dass sie abgehauen war? Nee. Nein. Wir sind alle neu da eingezogen, das war neu. Ah, ja. Ne? So, nun war sie schwanger und dann? Nun kam das so weit, dann, dass sie im 9. Monat war. Und dachte ich, jetzt, das kommt, jetzt muss ich, und dann habe ich zu ihr nur gesagt, für das Kind komme ich nicht auf. Mhm. Und da hat sie, weil sie was getrunken hatte, ist sie in die Badestube gegangen, in die Badewanne Wasser einlaufen und hat das Kind dann ertränkt. Boah, wie bitte? Ja, hat es ertränkt. Ja, Moment, die hat das Kind... Ertränkt? Sie hat das Kind geboren erstmal. Ja, erst geboren und dann gleich ertränkt. Das war ein Mädchen, das hat sie mir noch gesagt. Du kannst ja kein Mädchen zustande. Moment, langsam. Ja. Das hat sie bei euch in der Wohnung gemacht? Das hat sie ja in der Wohnung gemacht. Du warst in der Wohnung? Ich war im Wohnzimmer, ja. Wusstest du, dass sie das vorhatte? Nein, das wusste ich doch nicht. Aber wenn man kurz vor der Geburt steht, gerade in der Zeit ging man da ins Krankenhaus oder holte eine Hebamme oder so etwas. Ja, weiß ich auch nicht. Die hat über Krankenschwester gelernt früher. War dir denn klar, dass sie kurz vor der Geburt steht? Ja. Ja, sie hat gesagt, das kommt jetzt. Und da ist sie ja dann ins Bad gegangen. Aber warst du da nicht stutzig? Die Frau sagt, das Kind kommt jetzt und geht ins Bad. Das ist doch schon komisch. Ja, da habe ich mir nicht mal gedacht. Ist immer weiter. Und dann? Ja, dann hat sie gesagt, ja, das ist jetzt tot. Und so, dann? Und ja, dann haben wir, ja, ich war aufgeregt und alles mögliche, ich wusste gar nichts mehr, weil ich mochte auch nicht die Polizei anrufen, weil die Wohnung so dreckig aussah, dann mochte ich da keinen reinlassen. Und da, und dann habe ich das immer verschoben, bin zum Nachtdienst gegangen, konnte da auch nicht richtig schlafen. Währenddessen lag das tote Kind bei euch in der Wohnung? Ja, nein, der hat sich im Karton getan, mal auf dem Balkon und dann mal auf dem Boden. Überall versteckt. Das ist unfassbar. Und dann hat sie dann, nachts ist sie mal losgegangen immer und hat dann versucht, das Kind dann irgendwo zu vergraben. Und das, ist ja eine, das ist ja eine ganz furchtbare Geschichte, die du ist erzählst. Ist das auch, ist das auch. Und das ist jetzt, hat sie das dann auch irgendwann geschafft, das zu vergraben. Nur die Nachbarin hat mal mitgekriegt, dass sie so dick geworden ist. Und da hat ich nur gesagt, ja, sie hat abgenommen, also sie hat so viel gegessen. So, du hast es mitbekommen, dass sie das Kind vergraben hat? Nein, das weiß ich nicht, wo. Nein, nein, aber du hast mitbekommen, dass sie das getan hat? Ja. Und dann? Ja, dann ist sie nach zwei, drei Wochen ist sie dann ausgezogen. Hat die Kinder und mich alleine gelassen und hat sich dann mit einem anderen Mann zu einem anderen Mann gegangen, wo sie wieder im Wald gearbeitet hatte. Und nach zwei, drei Jahren ist sie dann auch gestorben an Alkohol. Das heißt, du hast sie nie angezeigt? Nie angezeigt. Das ist ein großes Vergehen, dass du sie nie angezeigt hast. Ja. Finde ich. Ja, ich mache mir immer noch Vorwürfe. Das finde ich schon. Ja. Das ist ein Mord, der da passiert ist. Ja. Und das hast du einfach so mitgemacht? Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Warum? Ja, das möchte ich auch wissen. Ich wusste das selbst nicht. Ich war dann auch, wie soll ich sagen, dann fing ich das Trinken an und so weiter und dann war es mir auch egal oder was. Ich weiß das heute nicht mehr. Das Ganze liegt 37 Jahre zurück, sagst du. Ja, ungefähr 37 Jahre und 5, 6 Jahre später ist sie dann gestorben. Ja. Das ist ja unfassbar. Ja. Und dieses hast du immer als Geheimnis mit dir herumgetragen? Ja, einmal habe ich das wohl erzählt, da habe ich wohl auch was getrunken. Ich trinke ja schon seit 5 Jahren nichts mehr. Und da hat mir keiner was geglaubt, Ich bin ja auch umgezogen. Ich bin ja dann, vor 15 Jahren habe ich dann hier in einer anderen Stadt geheiratet und bin dann ganz weggezogen da. Aber du hast ja Kinder, du hast ja gerade gesagt. Ja, aber die wissen das auch nicht. Nein, da habe ich auch keine Verbindung mehr zu. Ach so. Das ist das Traurige, ja. Das heißt, du hast es einmal da jemandem erzählt, der hat es nicht geglaubt und der hat nicht geglaubt. Und dann jetzt erst hier wieder. Ja, erst hier wieder. Ja, ich wollte schon immer letztes Mal anrufen da und so weiter, aber ich habe das immer wieder rausgezögert. Hm. Aber irgendwann wollte ich mal drüber sprechen. Verstehe. Hat dir das denn all die Jahre ein schlechtes Gewissen gemacht? Ja. Ja, ich habe da oft davon geträumt und alles da. Ne, und das ist ja furchtbar brutal. Ja, ich habe das Kind nie gesehen, aber das Blut habe ich gesehen. Ne. Wie lange wurde denn dieses tote Kind auf dem Balkon im Rahmen da eurer Wohnung aufbewahrt, bis es dann beerdigt wurde? Verscharrt wurde? Ein halbes Jahr ungefähr. Ein halbes Jahr? Ja, ich habe bei der Bahn gearbeitet und dann hat meine Frau mich einfach nicht reingelassen. Dann habe ich mal im Keller geschlafen, dann habe ich auf Boden geschlafen. Aber wie geht das? Ich bin wahrscheinlich mehr in die Wohnung reingekommen. Du kannst doch ein halbes Jahr kein Leichnam in der Wohnung aufbewahren oder auf dem Balkon. Das riecht doch. Ja, das weiß ich ja auch nicht. Die hat ja immer wieder der Wanderse getan. Aber am Dings hat das nie gerochen, am Boden. War das im Winter? Nee. Das war schon im Herbst so. Mein Gott, was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte. Ja, das ist so traurig da. Und ich komme da manchmal selbst nicht über weg, dass ich da nichts gemacht habe. Ne? Mhm, finde ich auch. Du hättest sofort die Polizei... Dann wird sie Knast gelandet und alles. Die hat mich ja so betrogen und alles und ich habe nichts gemacht. Du hast sie geschützt noch. Ja. Du hast dieses Verbrechen geschützt. Geschützt, ja. Du hättest sofort, als sie das gesagt hat, dass sie es im Badezimmer bekommen hat und was sie getan hat, sofort die Polizei anrufen müssen. Sofort. Ja. Das habe ich ja noch nicht. Nein, nur ist es vorbei. Ja. Und ich weiß auch nicht, wo sie das vergraben hat, und das weiß ich alles nicht. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Uwe. Ja. Das ist ja eine krasse Geschichte, die du da erzählst. Das ist eine Mordgeschichte, ja. Wir werden dich jetzt nochmal anrufen. Du hast ja jetzt so lange darüber geschwiegen und wir werden uns noch ein bisschen mit dir beschäftigen. Einverstanden? Ja. Dann legst du bitte auf und Henning, das ist ein Mitarbeiter von mir, der ruft dich gleich nochmal an. Ja, gut, ja. Ja? Ja. Okay, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Und hier ist Bettina. Bettina ist 47. Guten Morgen, Bettina. Guten Morgen. Bettina. Ja. Was ist das für ein Familiengeheimnis, über das du sprechen möchtest? Das Familiengeheimnis ist, dass ich komme aus einer Kleinstadt in Niedersachsen und es war immer die wunderbare, ganz, ganz tolle Familie. Aber im Endeffekt war es so, dass mein Vater mich, ich würde mal sagen, so von 4 bis 9 sexuell missbraucht hat. Eine idyllische Familie? Eine idyllische Familie. Eine, wo alles in Ordnung so ist? Nach außen. Mhm. Von 4 bis 9 ungefähr? Ja. Wann hat er das getan? Er hat es immer dann getan. Meine Mutter hat gearbeitet. Er war sehr, sehr häufig krank. Und wenn ich dann von der Schule kam, dann saß er schon in seinem Bademantel da. Ich weiß immer, ich habe nichts breit gestreiftes zu Hause. Weil er hatte so einen Anthrazit, schwarz-grauen gestreiften Bademantel da, in dem saß er dann da, wenn ich von der Schule kam, und dann kam es halt so Oralverkehr, ja. Hm. Oh, den du ausführen musstest? Ja. Hm. Das muss ja für so ein Kind furchtbar sein, sowas machen zu müssen. Das war grauenvoll. Ich habe teilweise, weil ich konnte das dann immer sehen, wenn ich nach Hause kam und sein Wagen stand vor der Garage, wusste ich genau, meine Mutter ist bei der Arbeit. Er hat sich krank schreiben lassen. Ich habe dann teilweise schon in den Vorgarten gekotzt. Hm. Kam es auch zur Vergewaltigung? Nein. Hm. Nein. Aber ehrlich gesagt hat es mir gereicht. Ja, natürlich. Natürlich. Bist du das einzige Kind gewesen? Ja, ich war das einzige Kind. Wie erklärst du dir das? Das ist ja immer die große spannende Frage, finde ich, dass deine Mutter das verstörte Kind nicht registriert hat, dich in deiner Verstörtheit nicht registriert hat. Ich weiß es bis heute nicht, weil ich habe das dann, also es ist anders ausgedrückt, es hat aufgehört, da war ich ungefähr 9, also ich war in der 2. Klasse und dann gab es dann den Sexualkundeunterricht, das war ja damals so, und danach war das vorbei und ich habe das so verdrängt, dass es erst mit 35 mit einem totalen Zusammenbruch rauskam. Ja. Und meine Mutter sagt bis heute, das ist nichts passiert. Die sagt, bis heute ist es nichts passiert? Ja. Sie streitet das ab? Ja. Das ist ja eine weitere ungeheure Verletzung für dich. Ja, natürlich. Wie reagierst du denn auf deine Mutter, wenn sie dann sagt, das stimmt nicht? Gar nicht mehr. Also ich habe es versucht und der Kontakt ist jetzt völlig abgebrochen. Der Kontakt ist weg? Ja. Und mein Vater hat dann, weil ich natürlich die Konfrontation gesucht habe, hat dann meinen Mann im Büro angerufen und hat ihm gesagt, er möchte mich bitte in die geschlossene Psychiatrie anweisen. Sich dann scheiden lassen und dann erbt mein Mann alles. Und dann, ich habe mich verstanden, dann? Dann erbt mein Mann alles, dann wird er als Erbe eingesetzt. Ist ja unfassbar. Das hat der Vater gesagt? Ja. Wie hat dein Mann reagiert? Ein Telefonhörer aufgelegt und hat gesagt, er möchte mit meinem Vater nichts mehr zu tun haben. Mhm. Eine Anzeige gab es dann im Nachhinein nicht? Also ich hatte gerade, ich fand das ganz interessant, als ich mit, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer hier ist, mit dem ich vorher gesprochen habe. Der sagte, heute hat sich wohl an der Gesetzesänderung, also es gibt irgendwie eine Gesetzesänderung. Das Problem war ja 10 Jahre nach dem 18. Geburtstag. Ich konnte ja nichts machen. Mhm. Weil mir ist es mit 35 dann im Namen, kam dann alles hoch. Mhm. Ich war dann auch bei der Polizei, aber das ist 10 Jahre nach dem 18. Geburtstag. Also ich konnte nichts mehr machen. Mhm. Ja, das ist in der Tat heute verändert worden. Aber echt? Aber das betrifft dann, ich weiß nicht, ob das alte Fälle noch betrifft. Ich glaube, das neue, ne? Ja, das vermute ich mal. Ich bin nicht ganz sicher. Er lebt also noch? Er lebt noch, ja. Sind die beiden noch zusammen? Ja, natürlich. Ach, die sind noch zusammen sogar? Ja, klar. Das heißt, du hast gar keinen Kontakt zu deinen Eltern mehr? Nein. Sagt die Mutter, du spinnst? Ja. Wie erklärst du dir das? Ja. Soll ich mir ausdrücken? Meine Mutter hat sehr früh geheiratet. Sie hat nie ein eigenes Konto gehabt. Mhm. Nie einen eigenen Willen gehabt. Ist in vollkommener Abhängigkeit von dem Mann? Also sie war es. Jetzt ist sie es nicht mehr, weil er sehr, sehr krank ist, wie ich das so über meine Tante höre. Mhm. Aber ich glaube, sie will einfach ihr ganzes Leben nicht in Frage stellen. Mhm. Das ganze Leben nicht in Frage stellen? Ja. Mhm. Mhm. Das wäre psychologisch eine Erklärung. Ist aber ist natürlich moralisch keine Rechtfertigung für Sie. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt Nein, nicht. Gar nicht. Ich habe nicht ganz verstanden vorhin, mit 9 Jahren hat es aufgehört. Du hattest Sexualkundeunterricht, aber deswegen hat er doch nicht aufgehört. Doch, also das war ganz interessant, weil ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, da gab es doch immer sonntagsmorgens gab es immer irgendwelche, weiß ich nicht, Sachen für Kinder und wir hatten die Aufgabe, wir sollten uns das angucken und dann ging es um Sexualkundeunterricht. Und den Samstag vorher habe ich gebadet und er kam rein und erzählte mir dann, dass ich all das, was zwischen uns passiert ist, jetzt nicht sagen darf, weil meine Mutter kommt sonst in die Nervenheilanstalt. Und ich soll jetzt meiner Mutter sagen, dass er mich aufgeklärt hat. Und danach war dann auf einmal Ruhe. Wie hat er sich denn dann in den Jahren danach so dir gegenüber verhalten? Er hat mich überhaupt nicht mehr angefasst. Also auch nicht mehr, wenn du jetzt hingefallen bist oder irgendwas. Er hat mich gar nicht mehr angefasst. War der freundlich zu dir? Unterschiedlich. Also er war sehr cholerisch, tablettenabhängig. Hat er dich geschlagen? Nein. Die Mutter? Nein. Nee. War die denn zu dir als Kind, als du Kind warst, war die freundlich zu dir? Nein. Also, wie soll ich sagen, es war einfach, nach außen war es die perfekte Familie, aber sie hat nur geputzt. Also Hausaufgaben mit meiner Mutter machen ging gar nicht. Also sie hat tagsüber gearbeitet. Teilweise auch ganztags. Und wenn ich dann Schularbeiten hatte, Fragen hatte, war sie nicht zuständig dafür. In den Jahren, während das passiert ist, das waren ja nun lange Jahre, hat er dir da auch schon gedroht, dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn du was sagst? Ja, dass meine Mutter dann in die Nervenheilanstalt kommt. Ach, das hat er dir früher auch schon gesagt? Ja. Ich dachte dann nur am Ende. Nee, hat er die ganze Zeit gesagt. Wenn du jetzt so zurückdenkst und auf deine Vergangenheit so guckst, auf deine Kindheit, deine Jugend, was empfindest du dann? Leere. Also eine große Leere. Und also ich bin jetzt, ich glaube, das ist ja für Frauen typisch oder manchmal auch für Männer, denen das passiert. Das ist das zweite Mal jetzt in meinem Leben in Therapie. Ich versuche einfach, meinen Körper wieder zurückzubekommen. Also im Moment übe ich gerade, ohne Schlaftabletten zu schlafen. Dein Programm ist halt nett, ne? Also was heißt ich nett? Also ich finde das wirklich sehr, sehr, im Gegensatz zu dem, was um diese Uhrzeit halt so läuft, guckt man sich das halt gerne an. Ja. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig, sich selber zurückzubekommen, seinen Körper zurückzubekommen. Und es ist halt schwierig, finde ich, dass du nichts gegen machen kannst. Ja. Dass du keine rechtliche Handhabe hast, dass du irgendwie dieses Gefühl hast, noch nicht mal Rache, sondern einfach Genugtuung. Ja. Doch mal eine Frage, weil ich das ja schon sehr erstaunlich finde, dass du bis zu deinem 35. Lebensjahr, hattest du das komplett verdrängt? Komplett. Komplett? Komplett. Also ich hatte immer Albträume, an die ich mich nie erinnern konnte. Und hatte dann allerdings so eine Eigenheit, dass wenn ich dann nachts aufgewacht bin, ich bin teilweise weggelaufen. Im Nachthemd auf die Straße. Gab es denn da mit dem 35. Lebensjahr ein besonderes Vorkommnis? Nein. Einfach so? Nee, das war einfach so, auf einmal hatte ich nicht nur Albträume, an die ich mich nicht erinnern kann, dann hatte ich das eine Bild, dann hatte ich das andere Bild. Und dann fiel es dir wie Schuppen von den Augen? Nee, das hat ein Jahr gedauert. Ach so. Weil ich war ja dann selber der Meinung, dass ich verrückt werde, weil das gar nicht stimmen kann. Du bist, du sagst es gerade, in Therapie gewesen oder zurzeit immer noch? Nee, damals und jetzt ist es leider nochmal hochgekommen, ja. Und bist zurzeit in Therapie? Zurzeit bin ich in Therapie. Ja, das heißt, du bist gut versorgt. Ich bin gut versorgt. Und man spricht auch in der Therapie darüber und bearbeitet das. Auf jeden Fall, ja. Bettina, ich nur einfach, weiß ich nicht, ich denke, das hören ja auch noch andere, dass man ein bisschen Mut fasst, einfach, dass man sagt, okay. Auch wenn es einen nochmal erwischt. Man muss halt damit irgendwie leben, wobei ich es im Moment auch ganz schwer finde. sagen. Ja. Dann wünsche ich dir sehr, dass du in der Therapie vorankommst und dass Danke. Du diese Sachen, sofern man das überhaupt hier richtig verarbeiten kann, aber immerhin etwas verarbeiten kannst. Das wünsche ich dir. Ich hoffe es einfach, dass ich es so verarbeiten kann, dass ich zumindest damit leben kann. Genau, so meine ich es, genau, ja. Bettina, dann wünsche ich dir alles Gute von Herzen. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und die nächste ist Ramona und Ramona ist 23. Guten Morgen, Ramona. Guten Morgen, Domian. Hallo, Ramona. Hi. Erzähl. Ja, ich rufe an. Ich habe auch ein Familiengeheimnis. Mhm. Und zwar, mein Cousin weiß nicht, dass er bei seinem falschen Vater lebt. Mhm. Also er ist bei uns in der Familie und er ist der leibliche Sohn meiner Tante. Mhm. Und er weiß aber nicht, dass sein Vater, weil er glaubt, dass es sein leiblicher Vater ist, nicht sein leiblicher Vater ist. Wie alt ist der Cousin? 17. 17. Er wird 17, so. Mhm. Ist das, seid ihr ersten Grades, ganz eng miteinander? Ja, ja dann, ne? Genau. Wer ist der Vater? Das weiß eigentlich keiner von uns. Also nur meine Oma hat ihn mal gesehen und sie weiß auch, wie er aussieht. Und es wird halt gesagt, dass meine Tante ihn halt gezielt nach dem Aussehen damals ausgewählt hat und gesagt hat, ja, von diesem Mann will ich ein Kind, weil der sieht so und so aus und ich will, dass mein Kind genau diese, ja, ich sag mal so auf Hochneudeutsch Features hat. Mhm. Und das sieht man auch. Also mein Cousin ist ein eher südländischer Typ. Ja, aber das müsste doch eigentlich dann dem Vater auffallen. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja. Mein Onkel, der weiß das auch. Ach, der Onkel weiß das? Ja, genau. Ach so. Sozusagen nicht dieses typische Kuckuckskind. Mhm. Es ist halt so, nur so, dass mein Cousin es nicht weiß. Aber selbst ihm müsste es dann ja auffallen, wenn er so ganz anders aussieht als sein Vater, in Anführungszeichen. Ja. Ja, es ist, ich glaube, als Kind, wenn man so da in der Familie reingeboren ist und, immer das nicht anders kennt, dann kommen einem vielleicht solche Gedanken überhaupt nicht. Also der Vater, der in Anführungszeichen Vater, der weiß dass er nicht der Vater dieses Kindes ist. Genau. Wo war denn dieser Mann, als der Junge gezeugt wurde? Der war noch gar nicht im Leben von meiner Tante. Ach die so. Hat ihn, genau, die hat ihn kennengelernt, da war sie schwanger und er hat sie auch geheiratet. Obwohl er wusste, dass sie schwanger ist und ein Kind von einem anderen bekommt. Genau, er hat sie sogar nach der Schwangerschaft geheiratet, also hochschwanger kennengelernt. Genau. Ist das ein gutes Verhältnis, was die beiden miteinander haben, der Cousin und der Vater in Anführungszeichen? Nee. Nee. Nicht unbedingt. Nein, es ist nicht, also es war mal besser und seitdem mein Cousin, pubertär geworden ist und so seinen eigenen Kopf bekommt, ist er halt schon, er ist ein sehr strenger Vater und teilweise, wie ich finde, zu Unrecht, weil mein Cousin ist ein unheimlich lieber Junge, ein sehr ehrgeiziger und intelligenter Junge. Glaubst du, das liegt daran, dass das so ein bisschen mitschwingt, du bist gar nicht mein Sohn? Ja, definitiv, weil es ist auch einfach so, die beiden haben noch ein gemeinsames Kind. Mhm. Jetzt eine Tochter, die 10 Jahre jünger ist als mein Cousin. Mhm. Und da merkt man einfach schon den Unterschied. Dass er anders ist. Ja, die wird natürlich in Watte gepackt und der wird auch alles verziehen. Das ist jetzt ein Familiengeheimnis. Wie kommt es, dass du das weißt und dass andere das wissen? Ja, ich weiß das von meiner Mutter. Also wir haben ein super enges Verhältnis und das habe ich auch zu meiner Großmutter. Einfach, man redet dann doch schon über alles und mir wurde das einfach mal, also meine Mutter hat mir das einfach frei raus erzählt. Frei raus erzählt? Wie alt warst du da? Da war ich glaube ich 14. 13, 14, Also ich weiß das mittlerweile auch 10 Jahre. Wie beurteilt denn deine Mutter, dass ihre Schwester, ne, ist das? Mhm. Dass ihre Schwester so, so technokratisch da rangegangen ist und sich einfach ein Kind erzeugen lassen, das die besten Gene mitbringt und wie beurteilt deine Mutter das? Das findet meine Mutter, wie soll ich das jetzt am besten ausdrücken? Also da hält meine Mutter gar nichts von. Weil meine Mutter auch der Meinung ist, dass, dass dieses Kind, zum einen hat der Vater eigentlich, der Leibliche, natürlich Recht darauf zu wissen, dass er ein Kind gezeugt hat mal vor 16, 17 Jahren. Aber der hat gar keine Ahnung. Nein, gar nicht. Mhm. Sie hat ihn ja, also es war auch ein One-Night-Stand und sie hat das halt so alles drauf ausgelegt. Und ist denn deine Tante so eine kühle, strategisch denkende Frau? Ja, also sie kann schon sehr kühl sein, ja. Mhm. Das hat sie auch in anderen Dingen bewiesen. Es ist einfach nur so, mein Problem mit der ganzen Sache ist, dass ich jetzt seit 2 Jahren, seit ich denke, dass mein Cousin sowieso reif ist, um sowas zu erfahren, damit einfach spiele, ihm das zu erzählen, mit dem Gedankenspiel. Das ist genau der Punkt. Ich wollte gerade sagen, es wissen ja doch nur eine ganze Menge Leute. Du weißt es, deine Mutter weiß es. Meine Großeltern beide, mein Stiefvater weiß es. Also es wissen letztendlich weiß es die ganze Familie, der arme Junge weiß es nicht. Ja, genau. Mhm. Und ich finde es einfach so ungerecht, weil, es muss einfach mal was passieren. Er ist halt ein aktiver Junge, er betreibt Kampfsportart, er ist viel draußen, er fährt einen Roller, also Moped. Wissen? Und da muss nur mal was passieren. Ja, genau. Im Krankenhaus raus und dann stehen sie alle blöd da und dann sagt nur einer, wir haben es alle gewusst und er verliert das ganze Vertrauen in die ganze Familie. Nicht nur in seine direkten, in seine Eltern, sondern auch in mich und in meine Mutter, zu der er auch ein super Verhältnis hat. Und das ist mir einfach... Hast du mal versucht, mit deiner Tante und dem Onkel darüber zu sprechen? Nein, also mein Onkel ist da auch überhaupt nicht zugänglich, das weiß ich einfach. Bei meiner Tante bin ich mir nicht so sicher. Aber das muss denen doch auch klar sein, wenn das alle anderen wissen, dass es über kurz oder lang durchsickern wird. Und was dann? Ja, was dann? Das blenden die, glaube ich, einfach sehr gut aus. Da will sich keiner mit auseinandersetzen, weil das bedeutet Konfrontation. Das bedeutet für meine Tante natürlich auch Konfrontation und Auseinandersetzung mit der mit das, was sie vor 17 Jahren mal gemacht hat. Ja, und für den Cousin bricht definitiv eine Welt zusammen, wenn er das Bild der Mutter wird in Schwanken geraten, er wird seinen Vater, seinen Anführungszeichen Vater, ganz anders sehen. Genau. Und er wird die Sehnsucht haben, wer ist mein Vater? Ja, richtig. Und er wird fragen, sag mir Bescheid, wer es ist und sag mir Informationen. Ja, ganz genau. Und das ist genau, glaube ich, das, wo meine Tante Angst vor hat, wo sie auch Angst vor hat, dass mein Cousin, da er eben sehr pubertär ist und auch temperamentvoll, glaube ich, dass er sich abwenden wird von seinem nicht biologischen Vater. Einfach aus purer, vielleicht Leichtsinnigkeit so ein bisschen, weil das Verhältnis sowieso nicht ideal ist. Davor hat meine Tante, glaube ich, Angst. Ist dein Verhältnis sehr eng zu diesem Cousin? Naja, sehr eng. Ich bin halt die letzten 4 Jahre nicht unbedingt da gewesen, wo ich herkomme. Also das ist da ungefähr, wo du jetzt sitzt. Und ich wohne jetzt im hohen Norden. Und habe vorher im Ausland studiert und war davor im Ausland. Also, achso, du bist gar nicht so nah dran und der Cousin wohnt im Rheinland. Genau, also wir haben schon Kontakt und wir verstehen uns unheimlich gut, aber es ist jetzt nicht so, dass er kommt immer für Rat und Tat, was Schule und Universität und Zukunft und so betrifft, schon zu mir, weil er einfach glaubt, dass er da gute Ratschläge bekommt. Hast du das Gefühl, manchmal in so einem Gewissenskonflikt zu stecken? Ja, total. Ja? Ja, total. Weil es einfach, also ich sehe ihn halt als Jungen, der so viel kann und so viel macht und dem wenig angerechnet wird von seinem Vater, wie ich finde, der viel Druck aufgelegt bekommt. Und du mir ganz ehrlich, wenn ein Junge zu seiner Großmutter sagt, Oma, ich wünsche mir manchmal, dass ich bei meiner Tante lebe, dass meine Tante meine Mutter ist. Also deine Mutter? Dann würde ich halt als Mutter auch werden. Also ich überlege gerade die ganze Zeit, während du erzählst, wie man sich da korrekt verhält, ob du das wagen solltest, ihn darauf anzusprechen oder ihm das zu erzählen. Genau. Oder ob man einen anderen Weg gehen müsste. Ja, im Endeffekt, wem falle ich halt irgendwie in den Rücken? Also wenn du einen zu großen Gewissenskonflikt mit dieser Lüge hast, was ich verstehen kann, als doch relativ nahe Verwandte, dann würde ich schon, auch wenn das schwierig ist und wenn das vielleicht eskaliert, zunächst das Gespräch mit der Mutter suchen. Ja. Und ihr das sagen, pass mal auf, ich kann diese Lügerei nicht mehr mitmachen, wir wissen es alle, wenn du es nicht sagst, dann sag's ich ihm. Ja. Dann gibst du ihr zumindest die Chance, dass sie es erstmal in dem ganz engen Familienkreis klären kann. Ja, richtig. Also ich kann sie nicht übergehen. Nein, das darfst du auf keinen Fall. Das darfst du nicht. Und dann, wenn dann sich immer noch nichts tut, okay, dann kannst du es machen, finde ich. Ja. Denn es ist ja noch viel schlimmer, wenn es doch irgendwie einen anderen Zufall noch gibt, dass es über einen, vielleicht von außen an ihn herangetragen wird. Ich weiß nicht, durch was für einen zufälligen Umstand, dann ist es ja noch viel schlimmer. Ja, genau. Ne? Es muss ja nur mal so ein Unfall oder sonst irgendwas passieren. Genau, ja. Genau. Ja, richtig. Ramona. Ja. Ich wünsche alles Gute und schöne Grüße in den Norden, wo du bist. Ja. Alles Gute. Schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Danke. Ciao. In der Technik, Tobias Fritz, morgen wieder freie Themennacht, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, kostenfrei unter 0800 220 50 50 oder immer mailen, domian@wdr.de oder auch faxen unter 0800 220 50 51. So, jetzt langt's aber mit den Zahlen. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen.